Hände, Schüttler und Karl, Indianer und Cowboy. Karl war froh, als der Planwagen endlich mal wieder angehalten hatte. Sein Vater beugte sich vom Kutschbock nach hinten und sagte laut: »Wir sind angekommen, willkommen in Friedrichsburg.« Karl rief aufgeregt: »Wirklich? Wir sind da?« Dann nahm er seine kleine Schwester vorsichtig hoch und gab das Baby an seine Mutter weiter, die schon hinten aus dem Wagen geklettert war. Karl sprang auch vom Wagen und sah sich um. Das war also Texas. So ähnlich hatte er es sich nach den Erzählungen seines Onkels schon vorgestellt. Es war warm und trocken, aber rundherum standen Wälder aus dicken grünen Bäumen, die aus der rotbraunen Erde wuchsen. In einiger Entfernung konnte er ebenso rotbraune Hügel und graue Felsen aus den Wäldern ragen sehen. Es gefiel Karl sofort. Seine Mutter war weniger begeistert und warf seinem Vater einen langen und ernsten Blick zu. »Hier steht ja noch gar nichts«, sagte sie leise und hielt Karls Schwester noch etwas fester, als habe sie Angst um die Kleine. Karls Vater nahm sie in den Arm, küsste sie auf die Stirn. »Wir sind da«, sagte er leise zu ihr, und dann fügte er noch hinzu: »Alles wird gut.« Karl, seine Mutter und sein Vater waren vor fast einem Jahr, im Sommer des Jahres 1845, damals noch zu dritt, in Elberfeld im Bergischen Land aufgebrochen und hatten sich mit Pferd und Wagen nach Hamburg aufgemacht. Karl freute sich sehr, nach Amerika auszuwandern, denn sein Onkel aus dem Westerwald war schon dort gewesen und hatte ihnen vor Begeisterung glühend davon berichtet. Aber Karl war auch ein wenig traurig gewesen, als sie Elberfeld verließen, weil er all seine Freunde zurücklassen musste. Auf der Reise nach Hamburg hatten aber schließlich seine Vorfreude und die Neugierde über die Traurigkeit gesiegt, und er fühlte sich jeden Tag mehr wie ein Abenteurer in einem Roman. Seine Lieblingsgeschichte war Gullivers Reisen. Das Buch hatte sein Vater ihm aus Berlin mitgebracht, und seitdem las er Karl jeden Abend daraus vor, auch auf dem Weg von Elberfeld nach Hamburg. Dort angekommen, hatten sie alles bis auf ihre Koffer verkauft und mit anderen Siedlern auf die Schiffe gewartet, die sie in die neue Welt bringen sollten. Aber wegen eines Kriegs in Amerika und Stürmen auf dem Atlantik hatten sich die Schiffe um mehrere Monate verspätet und sie hatten die ganze Zeit in Hamburg warten müssen. Gerade als er sich mit einigen Jungs angefreundet hatte, kamen die Schiffe dann doch, und er musste schon wieder Abschied nehmen. Das Leben auf dem großen Segelschiff war aber so aufregend und alles war so neu, dass er sich schnell wieder wie Gulliver aus dem Buch fühlte. Im April waren sie dann endlich im Golf von Mexiko eingelaufen und hatten zum ersten Mal texanischen Boden betreten. Zwei Tage später wurde seine kleine Schwester geboren. Und in den folgenden Tagen hatte sein Vater zwei Kühe gekauft, die einen Planwagen zogen, außerdem ein Gewehr, zwei Schafe, ein Pferd und eine Schäferhündin namens Frieda, mit der Karl sofort eine innige Freundschaft geschlossen hatte. Dann hatten sie sich mit 120 anderen Siedlern und Soldaten in einer großen Kolonne aus Planwagen auf den Weg von der Küste durch ein wildes und fast unberührtes Land gemacht. Karl hatte sogar den Planwagen lenken dürfen, während sein Vater auf dem Pferd nebenher ritt, oder umgekehrt war er eine Weile auf dem Pferd, das sie Egon getauft hatten, geritten, und Karl hatte sich wie ein richtiger Abenteurer gefühlt. Besonders weil jeden Abend an den Feuern schaurige Geschichten von den wilden Ureinwohnern und den ungeheuerlichen Tieren in dieser neuen Welt erzählt wurden. Sie hatten zwar weder einen wilden, wie die meisten die Eingeborenen nannten, noch einen der riesigen Bären oder der blutrünstigen Kojoten gesehen, aber der Gedanke, dass diese langsame Wanderung eigentlich ein gefährliches Abenteuer sei, machte alles so viel spannender. Tagelang ging es durch die immer wilder werdende Landschaft nach Nordwesten, bis sie vor einer Woche in Neubraunfels eine Pause gemacht hatten. Neubraunfels war die erste preußische Siedlung in Texas und immer noch eine einzige Baustelle, als sie eintrafen. Die Kirche und einige Häuser für die Adligen standen zwar schon, aber die Menschen lebten fast alle noch in großen Zelten. Die 120 Siedler und Soldaten hatten in dem Ort ihre Wasserfässer aufgefüllt und ihre Wagen mit einer Menge Holzbrettern beladen. Dann hatten sie sich am nächsten Tag wieder auf die Wagen gesetzt und waren weitergefahren. Und nun, am 8. Mai des Jahres 1846, nach 16 Tagen auf dem Planwagen, waren sie endlich angekommen. Das dachte Karl, aber nach einer halben Stunde kam sein Vater mit einer Karte von einer kurzen Versammlung zurück und sagte ihnen, sie sollen wieder aufsteigen. »Also, meine Lieben«, sprach er feierlich, »seid ihr bereit für das letzte Stück nach Hause?« Karl und seine Mutter sahen ihn erwartungsvoll an, und nur seine kleine Schwester machte ein Geräusch, das wie »Jau« klang. »Seht ihr da im Süden die großen Eichen?« fragte Karls Vater und zeigte auf einige besonders große Bäume. »Sie stehen am Eichenfluss und dort ist unser Land. Wir müssen nur noch über den Winfriedbach und sind schon zu Hause.« Der Planwagen setzte sich zum letzten Mal in Bewegung und nach 10 Minuten standen sie im Schatten uralter Eichen an einem kleinen Fluss, der sich wie eine Schlange durch sein Bett schlängelte. Während seine Mutter sich um das Baby kümmerte, luden Karl und sein Vater die Bretter vom Wagen und legten sie an einer trockenen Stelle zu einem Holzboden zusammen. Sein Vater verankerte die Bretter mit langen Spießen im Boden. Darauf errichteten sie mit der Plane vom Wagen ihr erstes kleines Zelt, das nun ihr Zuhause sein würde, bis die Zimmerleute ihr Haus fertig gebaut hatten. Und das konnte eine Weile auf sich warten lassen, denn 20 Familien wollten Häuser. Als sie am ersten Abend in ihrem Zelt lagen, wurde das Plätschern des Flusses plötzlich von einem lauten Heulen übertönt, das von weit her zu kommen schien. Karls Mutter fragte etwas besorgt, was das gewesen sei, und sein Vater antwortete, dass es wahrscheinlich ein Kojote war. Karl lächelte in der Dunkelheit. Er hatte keine Angst. Er war ein Abenteurer und mehr neugierig als besorgt. Sein Vater hatte ihm in den vergangenen Tagen beigebracht, mit dem Gewehr umzugehen, und Karl konnte es kaum erwarten, sein neues Wissen einzusetzen. Darüber schlief er ein und er träumte, seine kleine Schwester mit einem gezielten Schuss vor einem dieser bösen Kojoten zu retten. Der folgende Morgen begann weniger abenteuerlich. Nach dem Frühstück sagte sein Vater zu ihm, er solle mit den Kühen etwas saftiges Gras suchen gehen. Karl war ganz und gar nicht begeistert. »Es gibt so viel zu tun, und ich soll die beiden Viecher spazieren führen wie ein Kuhjunge.« Sein Vater lächelte ihn an. »Erstens sind das keine Viecher, sondern Bertha und Birte, und sie werden uns Milch, Butter und Käse geben, wenn wir sie gut behandeln. Und zweitens gibt es hier keine Kuhjungen, sondern nur Cowboys.« Karl sah ihn verwirrt an. »Kau was?« »Cowboys«, wiederholte sein Vater. »Das ist Englisch.« Nun sah Karl ihn misstrauisch an. »Und was heißt Cowboy übersetzt?« Sein Vater atmete einmal tief durch und sagte dann leise, »Also eigentlich heißt es Kuhjunge.« Karl verdrehte die Augen und rief, »Ich hab es mir fast gedacht. Sein Vater hob beschwichtigend die Hände. »Warte mal, es gibt ein paar entscheidende Unterschiede. Kuhjungen haben nur ein Stöckchen, mit dem sie die Kühe antreiben, aber Cowboys haben ein Gewehr, mit dem sie ihre Kühe vor wilden Tieren beschützen.« Karls Augen leuchteten auf. »Im Ernst?« rief er fröhlich. »Und das ist noch nicht alles«, fuhr sein Vater fort und fasste ihn an den Schultern, drehte ihn dahin um, wo Egon ihr braves Pferd graste. Cowboys, die einen Sattel ordentlich auflegen können, dürfen sogar bei der Arbeit reiten. Karl hüpfte vor Freude auf und ab und jubelte. »Das schaffe ich leicht! Ich habe dir jeden Tag dabei zugesehen!« Er sattelte Egon, während sein Vater ihm dabei zusah und anschließend stolz nickte. Karl stieg auf das Pferd, sein Vater hängte das Gewehr in zwei Schlaufen am Sattel und sagte, »Bleib auf dieser Seite des Flusses und so in der Nähe, dass wir dich noch sehen oder hören können, versprochen?« Karl nickte, gab seinem Vater die Hand und dann ritt er mit Egon los, weiter nach Westen am Fluss entlang, tiefer in die neue Welt. Ihm folgten die Kühe Birte und Bertha und auch Schäferhündin Frieda mit den beiden Schafen, die bisher nur Schaf und Schaf hießen. Karl hoffte, einem der anderen Siedler zu begegnen, am besten einem der anderen Jungs, die alle ein paar Jahre älter waren als er und ihn bisher nicht richtig ernst genommen hatten. Wenn sie ihn am ersten Tag mit einem Gewehr auf einem Pferd sehen würden, würden sie ihn sicher so ernst nehmen, wie er sich selbst gerade nahm. Er begegnete zu seiner großen Enttäuschung niemandem. Aber das machte es andererseits wieder sehr viel spannender. Er war allein im Westen. Nach einer Weile drehte Karl sich um und konnte gerade noch die weiße Plane ihres Zeltes sehen. Weiter konnte er nicht mehr reiten. Er hatte es versprochen und er würde sich daran halten. Er stieg vom Pferd und suchte eine flache Stelle in der Böschung des Flussbettes, wo sie alle leicht zum Wasser herunterklettern konnten, um etwas zu trinken. Er setzte sich gerade auf einen Stein am Ufer, als Frieda einmal kurz bellte, und nachdem er aufsah, stand auf der anderen Seite des Flusses ein Junge. Ohne darüber nachzudenken, winkte Karl ihm. Der Junge winkte zurück. Das heißt, eigentlich hob er nur die Hand, als würde er winken, aber dann bewegte er die Hand nicht. Der Junge hatte lange schwarze Haare und eine sonnengebräunte Haut. Er trug eine braune Hose aus Leder, sonst nichts. Hinter ihm stand ein Pferd, das keinen Sattel trug und schwarz-weiß gefleckt war wie eine Kuh. Und neben ihm saß ein struppiger, graubrauner Hund, der aussah wie eine Mischung aus Fuchs und Wolf. Der Junge führte sein Pferd durch den flachen Fluss und kam mit einem breiten Grinsen auf Karl zu. Karl konnte sein Glück kaum fassen. Das war der erste Wilde, den sie hier trafen. Nicht nur war Karl der glorreiche Abenteuer, der diesen historischen ersten Kontakt machen konnte, fast noch besser fand Karl, dass der Wilde ein Junge war, wie er selbst. Er hatte auf dem Weg mit seinem Vater überlegt, was sie sagen wollten, wenn sie dem ersten Ureinwohner begegneten. Also streckte Karl dem Jungen seine Hand entgegen, als dieser über den Fluss gekommen war, und feierlich sagte er, »Mein Name ist Karl, ich komme in Frieden.« Der Junge griff die Hand mit beiden Händen und schüttelte sie, wobei er immer noch ganz breit grinste. »Mowi«, sagte er, und Karl wiederholte, »Mowi?« Der Junge lachte und sagte noch einmal langsam, »Mowi«. Karl nickte und der Junge nickte auch. Er schüttelte auch immer noch Karls Hand und sagte schließlich, »Händeschüttler!« Karl sah ihn überrascht an und stotterte, »Was hast du da gesagt? Sprichst du meine Sprache?« Der Junge nickte, grinste und schüttelte weiter Karls Hand. »Händeschüttler!« wiederholte er grinsend und sagte dann, »Mowi heißt auf Deutsch Händeschüttler, ist mein Name.« Dann ließ er endlich Karls Hand los und setzte sich auf einen Stein. Karl stand immer noch da, die Hand so, als würde sie gleich weitergeschüttelt. »Wieso sprichst du meine Sprache?« wiederholte er ungläubig. Der Junge lachte und sagte, »Schwester Ursel!« Karl nahm endlich seine Hand runter und setzte sich neben ihn. »Wer ist Schwester Ursel?« fragte er. »Schwester Ursel ist Nonne, lebt oben in den Hügeln. Ursel ist eine sehr alte Frau. Sie bringt uns Nemene die Botschaft. Viele Weiße kommen, und Ursel bringt uns das Wissen von euren Worten, damit wir sprechen können. Aber ich bin nicht sehr gut im Sprechen eurer Worte. Ursel schimpft viel mit mir, sie schimpft viel mit allen, aber sie meint es gut mit den Nemene. Der große Geist ist stark in ihr.« Karl lächelte. »Ich wünschte, ich könnte deine Sprache nur halb so gut sprechen wie du meine. Was bedeutet Nemene?« »Nemene bedeutet Menschen. Wir nennen uns selbst Nemene. Ich bin Mowi, Krieger vom Stamm der Quahada, der Antilopenleute. Aber ihr nennt uns Comanche, Panateka Comanche.« Karl sah ihn an und musste lachen. An den Lagerfeuern auf dem Weg hierher hatte er einiges von den Comanchen gehört. Die alten Hasen, wie sich die Männer nannten, die ihre Kolonne angeführt hatten und schon ein paar Jahre in Texas lebten, redeten von den Comanchen wie von Geistern. Sie sollten die tapfersten Krieger, die besten Reiter und die schlimmsten Feinde sein. Die alten Hasen wussten das selbst nur von den Franzosen, Spaniern und Engländern, die schon Bekanntschaft mit den Comanchen gemacht hatten. Dieser Junge mit dem breiten Grinsen wollte ein Krieger des gefürchtetsten Stammes im Westen sein? »Du lachst, warum?« fragte Mowi, ohne dabei mit dem Grinsen aufzuhören. »Du willst ein Comanchenkrieger sein?« lachte Karl. Der Junge grinste weiter und sagte ganz ruhig, »Ja, Mowi, ein Nemene-Krieger der Quahada-Leute. Und du?« Karl hörte auf zu lachen und nickte. Mowi war genauso ein Krieger, wie Karl ein Cowboy war. Er lächelte und sagte, »Ich bin Karl, Cowboy-Abenteurer vom Stamm der Preußen-Leute, vom Stamm der Preußen-Leute.« Mowi streckte Karl die Hand hin und als Karl einschlug, schüttelte Mowi wieder. »Mowi bedeutet Händeschüttler«, grinste er und schüttelte. »Ich weiß schon«, lachte Karl. Sie saßen einen Moment nur da und schüttelten sich die Hände. Dann ließ der Junge seine Hand wieder los und sagte, »Nicht Comanche, das bedeutet Feind, der immer angreift, und wir greifen nicht immer an. Die Feinde der Nemene nennen uns so. Feind, der immer angreift, Comanche.« Karl verstand es und sagte, »Comanchen bedeutet also in eurer Sprache so etwas wie Erzfeinde oder Todfeinde. Kein Wunder, dass ihr nicht so heißen wollt. Ich werde dich Mowi nennen.« Und dann fügte er noch schnell hinzu, »Mowi, den Nemene-Krieger von den Quahada-Leuten.« Der Junge sagte, »Du sprichst unsere Worte sehr gut, viel besser als Schwester Ursel. Die sagte immer nö, mö, nö.« Dann grinste er wieder und fragte, »Was machst du eigentlich hier?« Karl sah sich erschreckt nach den Kühen rum, die er völlig vergessen hatte. Sie standen friedlich an der Böschung des Flussufers und grasten. Daneben versuchten die beiden Schafe, auch hoch genug zu klettern, um an das Gras heranzukommen. Die Pferde schienen sich auch gut zu verstehen und grasten nicht weit von den Kühen. Nur Frieda, der Schäferhund, stand immer noch mit hoch aufgerichteten Ohren am Ufer und suchte die andere Seite des Flusses ab. »Ich sollte etwas Gutes für die Kühe zu fressen finden«, antwortete Karl schließlich und fragte dann, »Warum bist du hier?« Der Junge zuckte mit den Schultern und nickte dann in Richtung der Pferde. »Ich hab den Mustang da gesucht, ist mir weggelaufen in der Nacht, hab Mustang gefunden, reite nach Hause und sehe Karl am Fluss. Ich bin Händeschüttler.« Karl lachte, »Und warum kommt dein Hund nicht auch rüber?« Mowi schüttelte den Kopf und hörte zum ersten Mal auf zu grinsen. »Ist nicht Hund, ist Coyote. Coyote hat Angst vor Hund. Spanische Hunde töten alle in seiner Familie, als er noch klein ist.« Karl sah zu Frieda. Sie hatte sich vorne hingelegt, dass ihre Pfoten und Vorderbeine auf dem nassen Sand des Flussufers lagen. Ihre Hinterbeine aber standen aufrecht und ihr Schweif wedelte wie verrückt. Dabei winselte sie leise. Karl sagte, »Es tut mir leid für deinen Kojoten, aber dieser Hund da will eindeutig spielen und nicht töten.« Maui nickte und machte ein Geräusch, das sich wie der Ruf eines Vogels anhörte. Auf der anderen Seite des Flusses tauchten zwei Ohren hinter einem Busch auf. Der Junge stand auf und ging zu Frieda, die ihn nur kurz ansah und dann wieder auf die andere Seite zum Kojoten starrte und winselte. »Sie will auch einen Freund«, sagte Maui und streichelte sie. Der Kojote das sah, kam er hinter dem Busch hervor. »Pui, Pui«, rief der Junge. »Pui ist sein Name. Pui bedeutet Augen, weil Pui sieht am Tag und in der Nacht wie ein Adler.« Der Kojote kam erst langsam und dann immer schneller über den Fluss gelaufen und blieb dann einige Schritte vor dem Hund stehen. Sie schnupperten beide und Frieda winselte und wedelte fröhlich. Schließlich legte sich auch der Kojote auf die Vorderbeine und quietschte. Dann sprangen beide los und hüpften umeinander herum. Maui kam zurück und ließ sich neben Karl auf einen Stein sinken. »Wir sind jetzt alle Freunde. Der große Geist hat uns zusammengeführt«, sagte er ernst, dann grinste er Karl plötzlich wieder an. »Hast du schon mal eine Klapperschlange gesehen?« Karl schüttelte den Kopf. Maui fischte etwas aus einem kleinen Lederbeutel, den er am Gürtel trug. Er schüttelte es und es machte ein lautes, rasselndes Geräusch. Pui und der Mustang schreckten auf und schauten zu ihnen herüber, aber als sie sahen, dass es nur Maui war, der da rasselte, beruhigten sie sich wieder. Der Junge gab das Ding an Karl weiter und der sah sich an. »Das trägt die Klapperschlange am Ende«, erklärte der Junge. »Es sah ein wenig aus wie ein Maiskolben«, fand Karl. Mais kannte Karl zwar erst seit 2 Wochen, aber die süßen Körner waren schon jetzt sein Lieblingsessen in der neuen Welt. Er schüttelte das Maiskölbchen und es rasselte laut. Wieder schreckten der Kojote und das Pony auf. »Wenn du das hörst, dann gehst du weit weg«, stellte Maui fest, und Karl nickte. Er überlegte, was er Maui zeigen konnte. Ihm kam eine Idee. »Hast du schon mal ein Gewehr gesehen?«, fragte er. Der Junge schüttelte den Kopf. »Schwester Ursel zeigt uns Bilder und Krieger erzählen uns an den Feuern von den Gewehren der Spanier.« Karl stand auf und ging zu Egon, der gerade seinen Hals an dem Mustang rieb. Karl holte das Gewehr und drückte es Maui in die Hand. Der legte es vorsichtig wieder auf den Boden und trat einen Schritt zurück. »Keine Sorge«, sagte Karl, »es ist nicht geladen. Soll ich es dir zeigen?« Der Junge grinste sofort wieder breit und nickte. Karl überlegte kurz, wie sein Vater ihm das Laden des Gewehres beigebracht hatte. Er baute sich neben einem dicken Stein auf, der ihm ungefähr bis zum Knie ging. Er stellte einen Fuß auf den Stein und sagte genau, wie sein Vater es getan hatte: »Pass gut auf! Zuerst stellst du das Gewehr so hin, mit dem gefährlichen Ende nach oben. Dann nimmst du sowas hier.« Karl griff in die Munitionstasche und holte ein kleines weißes Papiertütchen hervor. »Zuerst das Pulver. Das Tütchen aufreißen und reinschütten.« Er riss nichts auf und tat nur so, denn sein Vater hatte gesagt, dass sie sparsam damit umgehen mussten. Maui sah interessiert zu, während Karl weiter erklärte. »Dann mit dieser Stange stopfen, die Kugel reinfallen lassen und wieder stopfen.« Er schob die dünne Stange in den Lauf. Maui nickte und Karl fuhr fort. »Schließlich kommt ein Zündhütchen hier unter dieses Ding. Dann spannen und...« Das ungeladene Gewehr machte leise Klack, als Karl abdrückte. Er gab das Gewehr an Maui und fragte: »Hast du alles verstanden?« Der Junge nickte und grinste weiter. Karl gab ihm die Munitionstasche und sagte: »Dann zeig mal!« Maui stellte sich neben den Stein, hob einen Fuß darauf und fragte: »Was mache ich, wenn kein Stein da ist?« Karl lachte: »Es geht auch ohne Stein.« Maui nahm ein Papiertütchen aus der Tasche und tat so, als würde er es aufreißen und das Schießpulver in den Lauf schütten. Dann zog er die Stange aus ihrer Halterung unter dem Lauf des Gewehres und stopfte damit das Pulver. Dann nahm er eine Kugel aus der Tasche und tat so, als würde er sie in den Lauf fallen lassen. Noch einmal stopfen, dann das Zündchen. Zündhütchen, sagte Karl. Genau, grinste Mobi und drückte ab. Klack. Wir tauschen etwas, sagte der Junge und gab Karl die Rassel der Klapperschlange. Karl überlegte, was er Mobi geben könnte. Er griff in die Munitionstasche, holte eine Gewehrkugel heraus und gab sie dem Jungen. Eine Gewehrkugel. Wenn die durch die Luft fliegen, dann gehst du ganz weit weg, sagte er. Mobi nickte, strahlte über das ganze Gesicht und sagte, ist sehr gut. Mit dieser Kugel sitze ich heute Abend zum ersten Mal im Zelt des Rates und alle hören mir zu. Danke, Karl. Was meinst du damit? Wollte Karl wissen. Mobi sagte, wir haben nur mit Schwester Ursel Worte gewechselt. Unsere Krieger kämpfen mit den Weißen aus dem Süden. Die verstehen unsere Worte nicht. Die Spanier, nickte Karl. Im Süden grenzte Texas an Mexiko, das wusste er. Sein Vater hatte es ihm auf der Karte gezeigt. Im Osten gab es eine französische Kolonie, im Norden die Engländer und genau in der Mitte waren sie. 120 Preußen und die Comanchen. Die Nemene, verbesserte sich Karl in Gedanken, während Mobi weiter erklärte. Ich komme heute Abend zurück und sage dem Rat der Ältesten, Ursel hat recht, die Weißen können unsere Freunde sein. Ich, Mobi Nemene-Krieger vom Stamm der Quahada-Leute, bin der Freund von Karl, dem Cowboy vom Stamm der Preußen-Leute. Alle Ältesten hören mir zu. Mobi nahm wieder Karls Hand und schüttelte sie. Sie hören mir zu, mir, Mobi. Karl lachte, schüttelte noch fester und rief, Händeschüttler. Sie lachten und schüttelten sich die Hände. Willst du noch mehr weiße Freunde? Wir wohnen direkt am Fluss, nur ein kleines Stück weiter. Wir können etwas essen und du kannst meine Eltern kennenlernen. Mobi drehte sich um und sah zur Sonne. Gut, aber nicht mehr lange und ich reite nach Hause. Ich muss im Lager sein, bevor es dunkel wird, oder ich kriege großen Ärger. Karl verdrehte die Augen und nickte. Das kenne ich. Karls Vater zeigte den Zimmerleuten, wo er plante, das Haus zu bauen, und wollte sie gerade fragen, was er und sein Sohn schon vorbereiten könnten, solange sie auf die Zimmerer warten mussten, als er zwei Reiter kommen sah. Er blinzelte in die Nachmittagssonne und konnte nur die beiden Reiter auf ihren Pferden erkennen, dann zwei Kühe, zwei Schafe und zwei Hunde. Als sie näher kamen, wurden auch die Handwerker auf sie aufmerksam und irgendwann schrie einer von denen laut, »Indianer!« »Grüß Gott«, sagte Mobi, und Karl rief zu seinem Vater, »Ich habe einen Freund gefunden und er spricht unsere Sprache.« Eine halbe Stunde später saßen Mobi und Karl im Schatten einer großen Eiche, aßen die Maispfannekuchen, die Karls Mutter über dem Feuer gemacht hatte, und Mobi beantwortete grinsend und mampfend die vielen Fragen, die ihm Karls Vater, die Zimmerleute und die eilig herbeigeeilten Offiziere und Adligen stellten. Alle entspannten sich und waren erleichtert, als sie sahen, dass die Geschichten, die man ihnen über die Comanchen erzählt hatte, wohl übertrieben waren. Als der junge Eingeborene dann in hervorragendem Deutsch erklärte, warum sie bitte nicht Comanchen genannt werden mochten, klatschten die versammelten Leute Beifall. »Es mögen die besten Reiter, die tapfersten Kämpfer und die schlimmsten Feinde sein«, sagte einer der Offiziere, »aber ganz sicher haben sie sehr freundliche, wohlerzogene und kluge Kinder.« Einer der Adligen beugte sich zu Mobi herunter, der gerade in seinen dritten Pfannkuchen biss. »Sag mir bitte, guter Knabe, willst du deinen Eltern wohl sagen, dass wir mit eurem Häuptling sprechen wollen?« Mobi kaute und nickte, dann schluckte er, zeigte auf die Sonne, die am Horizont die Hügel berührte und sagte, »Ich muss mich verabschieden, weiße Herren.« Er schüttelte jedem die Hand, wobei er immer wieder grinsend sagte, »Mobi bedeutet Händeschüttler.« Dann wandte er sich zu Karls Mutter. Er nahm seine Halskette ab, Sie war aus kleinen schwarzen und weißen Steinperlen und kleinen weichen Federn. Er gab sie Karls Mutter und sagte, »Ich hoffe, du sagst meiner Mutter, wie sie solches Brot machen kann.« Dann grinste er breit, schüttelte ihre Hand und sagte wieder, »Mui, Händeschüttel!« Schließlich verabschiedete er sich von Karl und während er ihm die Hand schüttelte, sagte er, »Danke, mein Freund, ich reite nun ins Lager. Der Rat der Ältesten erwartet mich. Sie wissen es noch nicht, aber sie erwarten mich.« Dann sprang er mit einem Satz auf seinen schwarz-weißen Mustang, hob die Hand, wieder ohne zu winken, und galoppierte in den Sonnenuntergang davon. Ein Stück von dem Menschen entfernt löste sich der Schatten von Pui aus einem Busch und rannte Mui nach. Der Kojote hatte es vorgezogen, sich zu verstecken, als immer mehr Menschen über den Winfriedbach gekommen waren, um den deutschsprechenden Eingeborenen zu bestaunen. Karls Eltern, die Siedler, Handwerker, Adlige und Soldaten schauten ihm nach. Dann drehten sich alle zu Karl um und sahen ihn erwartungsvoll an. Nun bekam er all die Fragen gestellt. Karl wusste mit einem Mal mehr über die Wilden als die alten Hasen, und nun verstand er, dass auch er plötzlich vom Rat der Ältesten ernst genommen wurde. Vor allem die Adligen und Offiziere stellten ihm eine Menge Fragen, aber Karl konnte nur wiederholen, was er an diesem Nachmittag gelernt hatte. Er wiederholte noch einmal, dass sie sich Nemene nennen, was Menschen bedeute, und dass sie winken, indem sie die Hand heben, ohne sie dabei zu bewegen. Er berichtete von den Worten, die er in ihrer Sprache gelernt hatte. Quahada hieß Antilope und Pui bedeutete Augen. Er zeigte ihnen die Rassel und warnte vor den Klapperschlangen. Die Erwachsenen waren begeistert. Adelige und Offiziere berieten sich mit seinem Vater. Dann kamen sie zu Karl, der sich gerade mit einer Bürste fachmännisch um Egon kümmerte, während die älteren Jungs um ihn herum standen und immer noch mehr von seiner historischen Begegnung mit den Ureinwohnern hören wollten. Karl war ein wenig enttäuscht, als die Erwachsenen kamen und die Jungs wegschickten, um mit dem neuen alten Hasen Karl allein über seine Verbindung zu den Eingeborenen zu sprechen. Aber seine Enttäuschung war schnell verflogen, als einer der weißhaarigen adligen Herren sagte, »Karl, kannst du eine sehr wichtige Aufgabe für den Kaiser und den Mainzer Adelsverein übernehmen?« Karl schluckte, denn er wusste, der Kaiser und der Mainzer Adelsverein hatten diese ganze Kolonie, ihre Reise und das Land, auf dem sie nun wohnten, erst möglich gemacht. Er wusste, dass in Friedrichsburg und Neubraunfels über dem Adelsverein und dem Kaiser Friedrich Wilhelm nur noch Gott kam. Er nickte und antwortete, »Natürlich, mein Herr, was soll ich tun?« Der Mann lachte und sagte, »Nun, wir vom Adelsverein und die Häuptlinge der Ureinwohner werden uns sicher treffen und Dinge besprechen, aber die Zeit wird begrenzt sein und wir werden sehr gewichtige Dinge besprechen. Deshalb werden wir keine Zeit haben, viele andere bedeutsame Dinge über diese Menschen zu lernen. Wenn wir hier aber in Frieden leben wollen, dann müssen wir gute Beziehungen zu den... Karl konnte sehen, wie der Mann versuchte, sich an das Wort zu erinnern, also sagte er ihm vor, Nemene. Der Mann nickte mit seinem weißhaarigen Kopf und fuhr fort. Gute Beziehung mit den Nemene, und wir sind überzeugt, niemand kann besser eine Freundschaft aufbauen als zwei unschuldige Jungs in eurem Alter. Dein Auftrag als kaiserlicher Sonderbotschafter besteht also darin, dich mit dem jungen Händeschüttler anzufreunden und so viel du kannst über ihn und sein Volk zu lernen. Jeden Abend treffen wir uns wieder hier und du erzählst uns, was wir wissen müssen, dass man hier die Hände beim Winken nicht bewegt, was Antilope heißt und zu wem die Nemene freundlich und wem sie feindlich gesinnt sind. Denk immer daran, dass du ein Sonderbotschafter seiner Majestät Friedrich Wilhelms von Preußen bist, also benimm dich bei den Fremden ebenso höflich und freundlich, wie der kleine Händeschüttler es hier war. später, als alle Besucher gegangen waren und Karl mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester allein war, drückte ihn seine Mutter fest und sein Vater sagte, er sei sehr stolz auf ihn. Karl war all die viele Aufmerksamkeit etwas peinlich und er sagte verlegen, ich habe doch noch gar nichts gemacht. Sein Vater lachte. Noch nichts gemacht? Du bist heute das erste Mal als Cowboy durch Texas geritten, hast dich vorbildlich um die Kühe und Schafe gekümmert, hast den ersten Kontakt zwischen dem Volk der mit dem Volk der Nemene, berichtigte sich sein Vater. Siehst du, ich würde immer noch Comanchen sagen und sie für furchtbare Wilde halten ohne dich. Und das Beste von alledem ist, sein Vater nahm seine Mutter in den Arm und sagte mehr zu ihr als zu Karl. Das Beste ist, dass der Adelsverein angeordnet hat, die Zimmerleute sollen als nächstes mit unserem Haus anfangen, weil wir hier die ersten Nemene empfangen werden. Und da soll es, so haben sie den Zimmerern gesagt, besonders groß und schön werden. Wir werden also noch vor dem Winter in einem Holzhaus wohnen. Seine Mutter strahlte seinen Vater an, dann drückte sie Karl gleich noch einmal. Ich bin auch sehr stolz auf dich, kaiserlicher Sonderbotschafter Karl von Elberfeld. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück, als Karl gerade Egon holen wollte, um ihn zu satteln, kam Mowi angelaufen, zu Fuß und begleitet nur von Pui, seinem Kojoten. Grüß Gott, rief er von Weitem, und als er näher und wieder zu Atem gekommen war, sagte er, mein Mustang Parka ist in der Nacht wieder weggelaufen. Habt ihr sie gesehen? Alle schüttelten den Kopf und Karls Vater sagte, Karl und Egon werden dir sicher gern beim Suchen helfen. Karl nickte und holte den Sattel, aber Mowi hielt ihn zurück und sagte, kein Sattel, nur Decke. Karl sah fragend zu seinem Vater, der nickte. Es sind die besten Reiter in der neuen Welt. Hör auf, Mowi, dann kannst du sicher viel lernen. Sie warfen Egon nur eine Satteldecke über, legten sein Zaumzeug an und stiegen auf. Mowi wollte Karl zeigen, wie man mit einem Satz auf das Pferd kommt, aber Egon stammte aus Hannover und war ein sehr großes Pferd. Seine Schulter war sicher ein oder zwei Ellen höher als die der Mustangstute. Mowi schaffte es nicht. Schließlich halfen sie sich gegenseitig aufs Pferd. Karl vorn und Mowi dahinter. Sie winkten beide Karls Eltern, natürlich ohne ihre Hände zu bewegen, und ritten los. Ein Cowboy und ein Indianer auf dem Weg in die Prärie, gefolgt nur von einem Kojoten, denn Schäferhündin Frieda musste leider zu Hause bleiben und auf die Kühe und Schafe aufpassen. An diesem Tag begegneten sie einigen Siedlern, als sie am Fluss entlang ritten, und Karl freute sich sehr, dass es die älteren Jungs waren, die ihn jetzt wirklich ernst nahmen und freundlich grüßten, als die beiden an ihm vorbeiritten. Mowi zeigte zu der Stelle am Fluss, an der sie sich am Tag zuvor getroffen hatten. Dort gehen wir über den Fluss. Karl sah sich um. Wohin reiten wir? Mowi grinste wieder breit zurück. Zur alten Schwester Ursel reiten wir. Parka ist dort. Mowi hörte auf zu grinsen. Ich will dir sagen, die Ältesten hören nun auf meinen Rat. Sie haben mich geschickt. Sie sagen, ich soll dein Freund sein. Sie sagen, wenn wir beide gute Freunde sind, können unsere Völker auch gute Freunde sein. Karl nickte und sagte, mir haben meine Ältesten das Gleiche gesagt. Ich soll auch dein Freund sein und viel über euch lernen. Mowi grinste wieder und sagte, aber ich will selbst dein Freund sein. Sie müssen es mir nicht sagen. Karl nickte und lachte. Genau, aber besser, sie wollen, dass wir Freunde sind. Ich hatte ein paar Freunde in St. Pauli, mit denen waren meine Eltern gar nicht so freundlich. Wo ist St. Pauli? Fragte Mowi. In Hamburg, zu Hause, da wo wir mit dem Schiff losgefahren sind, antwortete Karl. Während sie auf den Hügel zuritten, erzählten sie sich alles, was ihnen einfiel. Sie kamen aus zwei völlig unterschiedlichen Welten, und egal, was sie sich erklärten, für den anderen war alles neu und interessant. Karl berichtete von der Schiffsreise und Mowi von einem Jagdausflug mit den Kiowa-Leuten, zu dem sein Vater ihn mitgenommen hatte. Dann erklärte Mowi den großen Frieden, der zwischen Comanchen und Kiowa schon seit Generationen herrschte, und Karl beschrieb, was er vom Mainzer Adelsverein und den Siedlern wusste. Während sie sich über die verschiedenen Siedler und Indianer unterhielten, fiel ihnen irgendwann auf, dass sie alle an ihren Kopfbedeckungen unterscheiden konnten. Die Spanier, die Mexikaner, die Texaner, die Engländer, die Franzosen und Preußen, die Apachen, Kiowas und die Nemene. Die Nemene erkannte man daran, dass sie eigentlich keine Kopfbedeckung trugen, sondern meist nur eine in die Haare eingeflochtene Feder. Karl und Mowi verstanden nur nicht, weshalb wegen dieser Hüte und Mützen und wegen der Ideen in den Köpfen darunter dann Kriege geführt werden mussten. Schließlich in den Hügeln angekommen, kam ihnen Paka, die Mustangstute, entgegengelaufen. Sie und Egon wieherten, als sie sich sahen. Ein Stück weiter oben auf dem Hügel stand eine kleine Hütte aus Steinen mit einem Dach aus Holz. Davor standen ein weiterer Mustang und ein erwachsener Comanche, der sich mit einer Nonne unterhielt. »Ist mein Vater«, sagte Mowi, »er wartet auf uns.« Als die beiden näher kamen, hob Mowis Vater seine Hand zum Gruß und Karl und Mowi grüßten auf die gleiche Weise zurück. »Grüß Gott«, rief die Nonne und strahlte Karl an. »Ich bin die Schwester Ursel. Ihr seid also endlich gekommen, ihr Preußen.« Karl stieg ab und stellte sich vor. Dann sah er die Nonne fragend an. »Sind Sie denn nicht aus Preußen?« Die Nonne lächelte und sagte, »Als ich vor 20 Jahren als Missionarin für meinen Orden hierher gekommen bin, war ich noch Fränkin aus Nürnberg. Aber hier sind wir alle nur Kinder Gottes.« Dann hörte sie ganz plötzlich zu lächeln auf und wischte sich mit ihren Händen über ihr staubiges, schwarzes Kleid. »Mein Habit sieht sicher furchtbar aus. Ich hoffe, ihr Preußen habt nicht nur Gewehre, sondern auch Nadel und Faden mitgebracht. Ich werde dann mal meine Sachen packen. Ich komme mit euch.« Sie drehte sich um und verschwand in der Hütte. Mowis Vater streckte Karl seine Hand entgegen und sagte, »Ich bin Ebihutsu. Das bedeutet blauer Vogel.« Karl schüttelte seine Hand. Der gefährliche Comanchenkrieger lächelte Karl freundlich an. Er trug ebenfalls nur eine braune Lederhose, braune Lederschuhe mit einem bunten Muster darauf und einen mächtigen Halsschmuck aus Federn, Stein und Holzperlen. Nach nur wenigen Augenblicken kam Schwester Ursel wieder aus der Hütte. »Wollen wir die Preußen besuchen gehen?« fragte sie lächelnd. Mowis Vater nahm ihre Tasche und band diese auf seinem Pferd fest. Dann gingen alle zu Fuß den Hügel hinab, während die Pferde langsam hinterhergingen. Als sie über den Fluss kamen, waren nur Karls Eltern bei den großen Eichen und beugten sich über die Wiege. Karl konnte sehen, dass seine Mutter weinte. »Was ist passiert?« rief Karl. Seine Mutter schluchzte, »Deine Schwester ist von irgendetwas gebissen worden.« Alle liefen schnell zur Wiege. An der Schulter seiner Schwester war ein kleiner roter Ring auf der Haut. Mowis Vater sagte, »Braune Spinne, sehr gefährlich, kocht Wasser bitte.« Dann drehte er sich herum und rannte zum Fluss. Mowi und Karl folgten ihm. Blauer Vogel blickte sich suchend am Ufer des Flusses um, dann rannte er ein Stück die Böschung entlang und schnitt mit seinem Messer einige Äste von einem Busch. Er drückte die Äste Mowi in die Hand und sagte etwas, was Karl nicht verstand. Mowi nickte, drehte sich um und rannte zurück zu Karls Eltern, wo dessen Vater gerade den Kessel über das Feuer hängte. Mowi schälte die Rinde von den Ästen und warf sie in den Kessel. Dann kam sein Vater zurück und brachte einige Blätter, die er Karls Mutter gab. »Kau bitte diese Kräuter gut, nicht schlucken, nur kauen. Dann spucke die Kräuter aus und schmiere das Ganze auf die Schulter. Ist schon gut, ist alles gut.« Karls Mutter sah ihn für einen Augenblick entgeistert an. Dann sah sie in die Wiege. Schließlich nahm sie entschlossen eine Handvoll der Blätter, stopfte sie sich in den Mund und fing an zu kauen. Sie verzog das Gesicht. Mori nickte verständnisvoll und sagte, »Ist nicht lecker, aber ist gute Medizin. Baby ist schnell wieder gesund.« Schwester Ursel streichelte über seinen Kopf und sagte leise, »Ist nicht lecker. Da ist ein Tee in dem Wort ist und auch in nicht.« Mori schaute wieder hoch zu der Nonne, die ihn immer noch über den Kopf streichelte und sagte, »Ist doch jetzt egal.« Schwester Ursel lächelte weiter und sagte, »Ist doch jetzt egal, mit Tee.« Mori grinste und sagte, »Immer schimpfen.« Karl stieß Mori an, »Das nennst du schimpfen?« Mori nickte und Schwester Ursel sagte leise, »Die Nimene sind in allem, was sie tun, sehr gut. Das macht sie sehr stolz, also empfinden sie jede noch so kleine Kritik als Schimpfen. Aber sie verstehen ein Schimpfen von liebevollen Eltern oder einer alten Nonne aus Franken sehr genau. Das ist Schimpfen aus reiner Sorge um geliebte Menschen. Sie verstehen, dass Schimpfen ein Zeichen von Zuwendung und Fürsorge ist. Dann gibt es natürlich noch Meckern. Gemeckert wird nicht aus Liebe und Sorge, sondern aus Spaß am Meckern.« Mori drückte sich an die Nonne und kicherte. »Schimpfen ist schön.« Schwester Ursel lächelte ihn an. »Schimpfen ist schön.« Mui und Ebi Huzu blieben den ganzen Nachmittag und kümmerten sich um das Baby, dem es schon besser ging. Blauer Vogel unterhielt sich mit Karls Eltern, während Karl und Mori Schwester Ursel über den Winfriedbach nach Friedrichsburg begleiteten. Viele Siedler hatten schon von Schwester Ursel und dem kleinen Wilden, der ihre Sprache sprechen konnte, gehört, und manche wie die Zimmerleute hatten ihn schon gesehen. Alle hörten mit dem auf, was sie gerade taten, und kamen herbeigelaufen. Mowi machte seinem Namen alle Ehre und schüttelte eine Menge Hände. Der Pastor begrüßte Schwester Ursel und wollte sie gerade zum Adelsverein bringen, als dieser fast vollständig angelaufen kam. Die Menschenmenge wurde immer größer, aber alle waren glücklich und erleichtert, dass die Geschichten von dem freundlichen und deutschsprechenden Ureinwohner wahr waren. Karl sah Händeschüttler mitleidig an, aber der grinste zurück. »Warte ab«, rief er zu Karl, »wenn du in mein Lager kommst, ist es nicht anders. Alle wollen immer etwas Neues sehen. Händeschüttler ist etwas Neues hier.« Dann wandte er sich wieder zu den Siedlern und schüttelte weitere Hände und erklärte, was sein Name bedeute. Es ging noch eine Weile so, dann wurden alle wieder an die Arbeit geschickt und Mori und Karl gingen zurück zu den Eichen am Fluss. Der Oberadlige, der Karl am Abend zuvor seinen Sonderauftrag gegeben hatte, begleitete die beiden zurück zu Karls Eltern, wo sich Karls Vater immer noch mit Ebi Huzu unterhielt. Die Erwachsenen stellten sich vor und als Karl das sah, verstand er, warum er seinen Auftrag bekommen hatte. Die Erwachsenen waren sehr höflich und freundlich zueinander, aber nicht so unbeschwert und fröhlich, wie er und Mowi es vom ersten Moment an gewesen waren. Dann zog der weißhaarige Herr eine Karte aus seiner Ledertasche und sie setzten sich um ein Fass, das als Tisch diente. Alle beugten sich über die Karte. »Verehrter Herr Ebi Huzu«, begann der Mann, »es wurde uns gesagt, dies hier sei Niemandsland und die Gegend sei unbesiedelt. Sehen Sie, wir sind hier in Friedrichsburg und dort im Osten ist Louisiana. Im Westen und im Süden gäbe es nur die mexikanische Wüste und die Indianer seien nur im Norden, hat uns die texanische Regierung versichert.« Blauer Vogel schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid«, sagte er schließlich, »aber dies hier ist das Land des Stammes der Nemene, oder wie ihr sagt, Comanchen. Friedrichsburg liegt im Territorium meines Clans, die Antilopenleute oder Quahada. Neubraunfels ist im Gebiet der Kuzuka, der Büffelesser. Im Norden haben wir Frieden mit den Clans vom Stamm der Kiowa geschlossen, der schon viele Generationen hält. Vielleicht können wir mit dem Stamm der Preußen auch Frieden schließen. Aber das müssen die Ältesten entscheiden. Der weißhaarige Mann machte ein sehr besorgtes Gesicht. Wir möchten sehr gern in Frieden mit dem Volk der Nemene leben. Mit wem lebt das Volk der Nemene denn in Feindschaft? Wollte er wissen. Blauer Vogel zeigte auf die Karte. Im Norden kämpfen wir oft mit den Uta-Leuten um die Büffeljagdgründe. Im Westen überfallen uns oft die Apachen-Menschen und im Süden die Mescaleros. Und natürlich sind wir keine Freunde von Texas, denn es liegt auf dem Land der Comanchen. Karl, sein Vater und der Herr sahen Ebihu zu verwundert an. »Wieso Comanchen?« fragte Karls Vater. »Ich denke, ihr nennt euch Nemene.« Mohis Vater lächelte ihn an. »Es ist ein Zeichen von Respekt, die Sprache des anderen zu lernen. Ich nenne mich in eurer Sprache Comanche, weil das euer Wort für unser Volk ist. Ich nenne mich auch Blauer Vogel, denn das ist euer Wort für meinen Namen. Aber ich freue mich sehr über den Respekt, den ihr mir zeigt, wenn ihr auch meine Sprache lernt und mich Ebihu zunennt und mein Volk Nemene. Alle nickten und der Weißhaarige sagte, »Wenn wir Freunde werden, dann kann das unseren Völkern helfen. Mowi und Karl haben den Anfang gemacht und ihre Väter scheinen sich auch gut zu verstehen.« Am nächsten Morgen kam Mowi mit Medizin für die kleine Schwester, der es schon wieder besser ging. Er brachte auch eine Einladung für Karl und seinen Vater von den Ältesten des Antilope-Clans. Sie wollten, dass Karl und sein Vater sie in ihrem Lager besuchen kommen. Er brachte auch einen zweiten schwarz-weißen Mustang für Karl mit. Es war ein Geschenk der Antilope-Leute. Der junge Hengst hieß quasi Nabu, was Schlange bedeutete. Und er war der Bruder von Mowis Stute Paaka, was Pfeil hieß. Sie nahmen drei Äxte und zwei Sägen als Gastgeschenke mit. Dann sattelten sie Egon und warfen quasi Nabu nur eine Decke über. Zu dritt ritten sie über den Fluss und dann nach Südwesten, wo etwa eine halbe Stunde entfernt das große Lager der Antilope-Leute lag. Ungefähr 100 Zelte schmiegten sich in ein Tal. Mowi erklärte Karl, während sie durch die Herde aus über 100 Mustangs auf das Lager zuritten, »Wir nennen unser Zuhause Nemekani. Die Spitzenzelte heißen Tipi und darin wohnen wir. Die halbrunden Hütten aus Holz sind Wigwams.« Als sie in das Lager ritten, war es tatsächlich so, wie Händeschüttler gesagt hatte, nämlich nicht anders als in Friedrichsburg. Egal, was sie taten, alle hörten damit auf und kamen winkend und jubelnd auf die drei Reiter zu. Grüß Gott, riefen die gefürchteten Comanchen mit einem leicht fränkischen Akzent, denn sie hatten ja alle Deutsch von Schwester Ursel gelernt. Besonders Karl wurde freundlich begrüßt, im Lager kannte jeder seinen Namen und alle wollten den Jungen mit den hellen Haaren und den blauen Augen selbst sehen. Hunderte von dunklen Augenpaaren tauchten lachend und staunend direkt vor seiner Nase auf und schauten ihm tief in die Augen. Dann lachten sie und riefen, »Ebipui, Ebipui!« Karl konnte nach zwei Tagen schon so viel von der Sprache der Comanchen, dass er verstand, was sie sagten. Ebi bedeutet blau wie in Ebihuzu, blauer Vogel, Händeschüttlers Vater. Der Kojote hieß Pui, weil er so gut sehen konnte. Pui hieß Augen. Ebipui hieß also blaue Augen. Und Ebipui hatten die Antilopenleute noch nie aus nächster Nähe gesehen. Händeschüttler hatte recht, alle wollten immer etwas Neues sehen. Karl nickte ihnen zu und sagte, »Ja, genau, Ebipui, blaue Augen.« Er wollte noch mehr von seinen neuen Worten benutzen, also fing er an, jedem, der seine Augen aus der Nähe betrachten wollte, die Hand zu schütteln, und dazu sagte er, »Ebipui, Mowi, blaue Augen, Händeschüttler.« Die Menschen lachten, und hier waren sie genauso erleichtert und erfreut, dass die weißen Siedler von nahem betrachtet so freundlich und friedlich aussahen. »Er spricht sogar schon die Worte der Nemene«, stellte ein Malta-Mann erstaunt fest. »Er respektiert uns, und wir respektieren ihn. Er soll an unseren Feuern den Namen Ebipui tragen.« Sie blieben den ganzen Tag und ließen sich von den Nemene erklären, wie sie lebten und warum alle hier solche Angst vor den weißen Siedlern hatten. Wenn die riesigen Bisonherden durch die weiten Steppen östlich der großen Berge zogen, dann kamen weiße Jäger und töteten hunderte Büffel. Sie schossen sie, zogen ihnen das Fell ab und ließen den ganzen Rest an Ort und Stelle verfaulen. Für die Nemene, die Kiowa und die Uta-Leute aber war der Büffel die Lebensgrundlage. Im Lager zeigten sie Karl und seinem Vater, was sie alles mit dem Bison verbanden. Sie aßen nicht nur das ganze Fleisch, ohne dass etwas übrig blieb. Aus den Hörnern fertigten sie Kämme und Löffel, machten daraus Trinkbecher, Spielzeug für Kinder und sie bewahrten Pulver und Kräuter darin auf. Aus den Knochen schnitzten sie Äxte, Schlitten, Hammer, Schaufeln, Griffe für ihre Speere, Messer, Schaber, Nadeln, Schmuck und zusammen mit den Barthaaren stellten sie sogar feine Pinsel her. Aus den anderen Haaren machten sie Kissen, Seile und Kopfschmuck. Die Sehnen der erlegten Büffel dienten als Klebstoff, als Garn und natürlich, um die kräftigen Bögen zu bauen, mit denen sie ihre Pfeile verschossen. Den Magen und die Blase benutzten sie, um Flüssigkeiten aufzubewahren oder als Eimer. Aus der Haut machten sie ihr Leder und aus dem Leder machten sie fast alles andere. Ihre Kleider, ihre Schuhe, die sie Nemenape oder Mokassins nannten. Aus Leder waren die Wiegen der Babys, die Puppen der Mädchen, die Trommeln, die Dächer der Tipi-Zelte und die Wigwam-Abdeckung. Ledern waren die Taschen, die Gürtel, Armbänder und das Zaumzeug der Pferde. Die Haare des Büffelschwanzes wurden für zeremonielle Dekorationen eingesetzt, der Schweif selbst zu Medizinbeuteln und Fliegenklatschen verarbeitet. Aus dem Fett kochten sie Salben und Lotionen, aus denen sie auch ein Sonnenschutzmittel für die helle Haut von Karl und seinem Vater anrührten. Selbst die dicken Dungfladen der Büffel wurden getrocknet als Brennmaterial zum Heizen verwendet. Nichts blieb ungenutzt und die Nemene nahmen nur so viel, wie sie brauchten. Seit die Weißen gekommen waren, ging die Zahl der Büffel plötzlich zurück und das machte den Menschen hier große Sorgen. Ohne Büffel konnten sie nicht leben. Karl und sein Vater lernten an diesem Tag eine Menge über die Menschen hier. Als sie sich am Abend verabschiedeten, mussten sie versprechen, bald wiederzukommen. »Führt euch Gott«, riefen sie zum Abschied. Blauer Vogel und der Händeschüttler brachten die beiden noch bis zum Eichenfluss, an dessen anderem Ufer ihr neues Zuhause lag, mitten im Gebiet der Comanchen. Ende von Teil 1.